Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hello, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiao Lan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der vergangenen Lektion haben wir uns über nützliche Begriffe im Postamt unterhalten. Beginnen wir doch gleich mit einer kurzen Wiederholung. Entschuldigung, wo ist das Postamt, heißt auf Chinesisch? 请问邮局在哪儿？ 我要寄包裹。Ich möchte ein Paket verschicken. 我要寄包裹。 多长时间能到？ 多长时间能到 ？Wie lange dauert es, bis es ankommt? 我要取包裹。 我要取包裹。Ich möchte ein Paket abholen. 我要买几张明信片寄给朋友。Ich möchte ein paar Postkarten kaufen und sie an meine Freunde verschicken. 我要买几张明信片寄给朋友。 Hören wir uns nun noch einmal die Dialoge an. 请问邮局在哪儿？ 就在前面拐角处。 我要寄包裹。 寄到哪儿？ 寄到香港。我要寄包裹去香港，多长时间能到？ 最少两个星期。 我要取包裹。 请给我看一下你的包裹单和护照。 我要买几张明信片寄给朋友。 嗯，印有长城和故宫的很合适。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我想订一个标准间。房费包括早餐吗？我要七点的叫醒服务。请问几点退房？ Vor einigen Tagen haben wir uns über Urlaubsreisen unterhalten und normalerweise muss man dazu noch ein Hotel buchen. Das stimmt. Und genau darüber geht es heute. Wie man auf Chinesisch ein Hotelzimmer bucht und was sonst noch in diesem Zusammenhang wichtig ist. Also gut.Wie heißt, ich möchte ein Standardzimmer buchen auf Chinesisch? Man kann sagen, 我想订一个标准间。 我想订一个标准间。 我想 ich möchte. 我想 订 buchen. 订 一个标准间 bedeutet ein Standardzimmer. 一个标准间。 我想订一个标准间。 我想订一个标准间。Ich möchte ein Standardzimmer buchen. 我想订一个标准间。多少钱一天？ 每天500元。请问您住几天？ 住4天。 Werfen wir an dieser Stelle einen genaueren Blick auf das Satzmuster. Mit 我想 in Verbindung mit einem Zusatz kann man ausdrücken, was man tun möchte. Zum Beispiel 我想买飞机票. Ich möchte Flugtickets kaufen. 我想买飞机票. Oder auch 我想去中国. Ich möchte nach China. 我想去中国.Ganz wichtig ist natürlich auch das Frühstück. Wie frage ich danach, ob das im Preis enthalten ist? Du kannst fragen, 房费包括早餐吗？ 房费包括早餐吗？ 房 ist die Kurzform von 房间 Zimmer. 房 费 bedeutet Preis. 费 包括 inclusive 包括 早餐 frühstück 早餐 房费 包括早餐吗？ 房费包括早餐吗？ Is the price inclusive Frühstück? 房费包括早餐吗？ 包括早餐。 Um rechtzeitig zum Frühstück gehen zu können, brauche ich einen Weckruf. Sagen wir gegen 7 Uhr. Kein Problem. Man kann an der Rezeption Folgendes sagen. 我要七点的叫醒服务。 我要七点的叫醒服务。 我要 ,ich brauche, 我要。 七点 heißt sieben Uhr. 七点。 叫醒 ,Weckruf. 叫醒。 服务 ,service. 服务。 我要七点的叫醒服务。 我要七点的叫醒服务。Ich möchte einen Weckruf um 7 Uhr. 请问您需要什么服务？ 我要七点的叫醒服务。 Nach deinem Aufenthalt musst du natürlich auschecken. Und um welche Zeit? Am besten fragst du nach, 请问几点退房？ 请问几点退房？ 请问 Entschuldigung. 请问 几点 Wann. 几点 退房 Auschecken. 退房 请问几点退房？ 请问几点退房？ Entschuldigung, um welche Zeit soll ich auschecken? 请问几点退房？ 下午两点之前。 Wiederholen wir nun, was wir heute gelernt haben. Zum Beispiel, 我想订一个标准间。 我想订一个标准间。 房费包括早餐吗？ Is the price inclusive Frühstück? 房费包括早餐吗？ 我要七点的叫醒服务。 我要七点的叫醒服务。Ich möchte einen Weckruf um 7 Uhr. 请问几点退房？ 请问几点退房？ Entschuldigung, welche Zeit soll ich auschecken? Und nun noch einmal die Wiederholung der heutigen Dialoge. 我想订一个标准间，多少钱一天？ 每天500元，请问您住几天？ 住四天。房费包括早餐吗？ 包括早餐。请问您需要什么服务？ 我要七点的叫醒服务。请问几点退房？ 下午两点之前。 Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. In China kann man sowohl Gruppen- als auch Individualreisen unternehmen. Man kann sich dabei an Reiseagenturen wenden, um eine Unterkunft für sich servieren zu lassen oder dies selbst über das Internet bzw. am Telefon erledigen. In Großstädten gibt es neben vielen Sternhotels auch zahlreichen Billighotels, die saubere, preiswerte und auch komfortable Zimmer bieten. Will man außerhalb der Stadt einige Tage auf dem Land verbringen, so kann man auch bei den Bauern vor Ort eine einfache Unterkunft finden. Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Lektion. Wie immer noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte ein Standardzimmer buchen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!